Horizonte erscheint wie ein Nebelbild. Die Stadt mit ihren Türmen in feuchter Wind zerkräuselt die graue Wasserbahn mit traurigem Takte rudert der Schiffe in meinem Jesus.